Unter den fortdauernden Protestaktionen in verschiedenen Orten Südkoreas gegen die Saatstationierung fanden am 23. Juli auf dem Platz Zhongge in Seoul eine Kerzenkundgebung der Stadtbewohner aller Kreise und Schichten und in der Gegend des Flusses Zhongge eine Kundgebung der Studenten statt, berichtete die südkoreanische Internetzeitung Minjung Sori.